gleiche Griff von Tag zu Tag. Die gleiche Drehung, 7 lange Stunden. Was tut der Kopf, zu dem die Hand gehört? Hat dieser Kopf den stumpfen Tanz erfunden? Was macht die Frau nach solch einem Arbeitstag, wenn ihre Hebel wieder Hände werden? Malt sie mit ihrem Kind ein buntes Bild, formt sie Figuren zart aus Ton und Erde, spielt sie Gitarre, näht sie sich ein Kleid, denkt sie sich Hebel aus anstatt der Hände, liest sie ein Buch, in dem sie danach sucht. Wie macht der Mensch der Hebelhand ein Ende?